Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister, die verheiratet sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Ehen segnen und euch eure Ehen leicht machen. Wie wir alle wissen, hat jeder, der verheiratet ist, Eheprobleme. Es gibt keine Ehe, in der es keine Probleme und Streitigkeiten gibt. Und doch wisset, und das ist, was ich euch mitteilen möchte, das ist inshallah ta'ala normal. Jeder hat Probleme gehabt. Und wenn euch jemand etwas anderes erzählt, wie Geschichten, 40 Jahre waren die verheiratet und kein einziges Mal gestritten, das sind Sachen, die ersonnen sind, die nicht stimmen, subhanallah. Das war keine Ehe dann, subhanallah. Allahu Akbar. Denn jede Ehe hat seine Probleme. Und das muss auch so sein, denn mit der Ehe, mit jedem Problem, mit jeder Schwierigkeit, die kommt, mit jeder Herausforderung, die kommt, die man gemeinsam schafft und bezwingt, desto mehr und enger wächst man zusammen in der Ehe. Deswegen, das ist ganz normal. Selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte Probleme mit seinen Frauen. Einen Monat lang hat er sie gemieden, weil sie ihm Probleme gemacht hatten. Und das werde ich inshallah ta'ala ein anderes Mal erzählen. Selbst der Prophet, der beste Mensch auf der Erde, hatte Probleme. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, jemand anderes, der nicht der Prophet war, keine Probleme hat in der Ehe, dann stimmt irgendwas mit dieser Erzählung nicht, subhanallah. Deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte selbst Probleme. Die Propheten, wie Sie kennen das von Nuh und Lot, die hatten Probleme. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt es im Koran. Deren Frauen werden sogar nicht Muslime, subhanallah. Allahu Akbar. Und trotzdem sind die Ehen geblieben, subhanallah. Und die meisten Eheprobleme, meine lieben Geschwister, sind Kleinigkeiten. Sie entstehen durch Kleinigkeiten und manchmal werden sie groß. Aber die Kleinigkeiten kann man ganz leicht lösen. Und zwar durch Reden und Zuhören. Beides ist wichtig. Reden und Zuhören. Und zwar der Mann und die Frau. Der Mann redet, die Frau hört zu, die Frau redet, der Mann hört zu. Beides ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur einer redet, andere oder beide reden, beide hören zu, keiner redet. Das funktioniert nicht. Man muss darüber reden und die Sachen gehen ganz schnell weg, wie so eine Fliege, die du wegmachst. Die meisten Sachen, subhanallah. Die meisten Probleme, Streitigkeiten sind so. Warum? Weil der Shaitan kommt. Und der will euch necken, der will euch ärgern, der will gucken, dass ihr streitet. Warum macht er das? Denn er will auf dem Thron des großen Shaitan sitzen, wie es im Hadith überliefert kommt. Dass der Shaitan sagt, was hast du heute gemacht zu seinen Untertanen? Ah, ich hab ihn dazu gebracht, dass er sündigt, dass er Unzucht macht, dass er Zinsen gibt, dass er selbst jemand sagt, dass er jemanden tötet. Er sagt, ja, das ist alles nichts. Dann kommt einer, sagt, ich habe es geschafft, in eine Ehe, dass sie auseinandergehen, dass sie sich streiten, auseinandergehen. Dann sagt der Shaitan, du bist heute, komm. Er setzt ihm die Krone auf und setzt ihn auf den Thron, subhanallah. Weil er will ihm sagen, das hast du gut gemacht. Das ist, was ich brauche, die Ehen zerstören, damit ja nicht gute Gemeinden entstehen. Daran seht ihr, wie wichtig das ist, dass man nach dem Streit, dass man erstmal nicht jede Kleinigkeit einen Streit Aufmerksamkeit so viel gibt und zweitens nach einem Streit wieder zusammenkommt. Dass man nicht den Shaitan gewinnen lässt, sondern ihr als Gewinner rausgeht. Und denkt daran, meine lieben Geschwister, meine liebe Schwester, mein lieber Bruder, wenn ihr das nächste Mal streitet, denkt daran, willst du durch diesen Streit wirklich, dass der Shaitan sich freut und auf dem Thron sitzt, wegen dieser Sache, wegen einer Kleinigkeit? Subhanallah, denkt über diese Sache nach. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, die meisten Sachen kann man durch Reden und Zuhören klären. Manche Sachen brauchen vielleicht einen Vermittler, die ein bisschen schwerer sind. Brauchen jemanden, der Erfahrung hat, sei es aus der Familie, Freunde oder ein Arbeiter, der sich in diesem Bereich sehr, sehr gut auskennt. Der kommt und schlichtet und hilft euch, rettet eure Ehe. Gebt eure Ehe nicht so leicht auf. Heutzutage ist es ein Spiel geworden. Bei jeder Kleinigkeit, du bist geschieden. Ich will Scheidung, du bist geschieden. Ich will Scheidung, du bist geschieden. So, die Ehe ist kein Spielzeug, subhanallah. Die Ehe ist kein Spielzeug, dass man bei jeder Kleinigkeit der Frau droht, ich scheide dich, du bist weg, du bist nicht meine Frau, geh weg von mir. Subhanallah. Und die Frau bei jeder Kleinigkeit, ich will die Scheidung, ich will zu meiner Mutter, lass mich in Ruhe. Diese Sachen sollten nicht so funktionieren, subhanallah. Man sollte mal hinsetzen, gucken, was ist passiert. Mal einen Schritt zurücktreten und mal drüber, neutral drüber reden, subhanallah. Denn wenn man das macht, dann wird man sehen, dass die meisten Sachen Kleinigkeiten sind, subhanallah. Und wie gesagt, manche Sachen brauchen vielleicht einen Schlichter. Aber das ist auch so die letzte Variante. Und manche Sachen, meine lieben Geschwister, kann man und sollte man auch ertragen. Subhanallah, wie Umar radiallahu anhu, als ein Mann zu ihm kommen wollte und er sich beschweren wollte, dass seine Frau ihn die ganze Zeit... Und er wollte gerade klopfen und hört, dass Omars Frau die ganze Zeit Und er sagte, ah, der hat das gleiche Problem wie ich und geht. Und er sagte, warte mal, hat ihn noch gesehen. Ich sagte, was wolltest du? Er sagte, ja, Amir al-Mu'minin, ich bin zu dir gekommen, weil meine Frau die ganze Zeit sich beschwert und Probleme macht und so weiter. Und dann habe ich gesehen, du hast die gleichen Probleme und dann wollte ich gehen. Dann hat er schöne Worte gesagt. Er sagte, subhanallah, unsere Frauen ertragen uns jeden Tag. Können wir sie nicht auch einmal ertragen? Subhanallah. Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und genau ist auch andersrum. Dass natürlich jeder Charakter, jede Person ist anders. Aber man sollte manchmal auch ein bisschen was ertragen. Nicht gleich zur Scheidung greifen, nicht gleich die Ehe auflösen. Besonders nicht, wenn man Kinder hat, subhanallah. Nein, Kinder sind kein Grund, dass man auf alles Mögliche verzichtet und dann des beiden Ehepartnern ganz schlecht geht und dann man für immer und ewig zusammenbleiben muss. Nein, aber sie sind ein Grund, sie sind es wert, dass man es versucht. 10-mal, 20-mal, 100-mal, bis zur letzten Grenze wirklich versucht und nicht bei dem ersten Hindernis sofort sagt, ich will die Scheidung. Und dann sagt man, ja, aber ich muss auf mich selber achten. Ich muss gucken, dass es mir gut geht. Ja, weil eine Mutter, die es nicht gut geht, geht Kinder nicht gut. Weil seinem Vater nicht gut geht, geht seine Frau und den Kindern nicht gut. Ja, aber dann nimm dir doch ein Hobby. Mach doch eine Zeit aus, wo du ein paar Stunden Zeit bekommst mit deinen Freunden oder Freundinnen. Such nach Lösungen, wie ihr die Ehe retten könnt und nicht, wie ihr euch gleich scheiden könnt. Und nochmals, diese Sache ist kein Spielzeug. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, dass es von deinen Familienmitgliedern, Mann oder Frau oder Kindern, Feinde gegenüber dir gibt, dass sie gegen dich arbeiten werden. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt im selben Atemzug, dass wenn du ihn verzeihst und ihn vergibst, dass Allah allbarmherzig und allverzeihend ist, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand verzeiht, dann tut ihn Allah subhanahu wa ta'ala nur im Ehre erhöhen, subhanallah. Er gibt ihm mehr Ehre. Und das ist, was einem zu nachdenken geben sollte. Jeder hat Eheprobleme. Jeder, der verheiratet, hat Eheprobleme. Und das ist normal. Doch die Frage ist, wie gehst du damit um? Was machst du mit diesem Problem? Sind sie für dich wie nichts? Das heißt nicht, dass du sie nicht ernst nimmst, sondern dass du sagst, das ist eine Kleinigkeit. Du hörst deine Frau zu, du hörst deinen Mann zu, du nimmst die Sachen ernst und dann beredet es und ihr seht ganz schnell, innerhalb von ein paar Minuten. Und sogar aus einem Streit kann etwas ganz Tolles werden, wenn ihr euch hinsetzt und darüber redet. Am Ende lacht ihr und freut euch über diese Sachen, subhanallah. Und sagt ihr, das war auch lächerlich, was wir gemacht haben. Und euch geht's besser. Subhanallah. Deswegen war auch mein Ratschlag, jeden Tag miteinander zu reden. Das ist wirklich ein Heilmittel für diese Sache. Jeden Tag miteinander reden. Mach dir keine Sorgen. Wenn du das ernst meinst, wenn du deine Ehe ernst meinst und du die Grenzen Allahs nicht überschreitest, dann wird dir Allah subhanahu wa ta'ala das leicht machen. Er wird dir das vereinfachen. Ja, manchmal gehört das dazu, aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nach der Erschwernis kommt eine Erleichterung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt es im Koran, nach der Erschwernis kommt eine Erleichterung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er wird euch nach der Erschwernis definitiv eine Erleichterung machen. Es gibt so viele Beweislagen dafür. Deswegen haltet ein bisschen aus, wenn euch dieser Partner wichtig ist. Und subhanallah, ihr müsst mal drüber nachdenken. Besonders die lange verheiratet sind. 10, 15 Jahre, wirft mir nicht einfach so weg. Denkt darüber nach. Wenn du sagst, ich habe mich weiterentwickelt, er nicht, dann helf ihm. Helf ihr. Entwickelt euch gemeinsam weiter. Schaut, wie könnt ihr, also subhanallah, weil manche sagen auch, oh, diese Frau oder dieser Mann, und die machen Dua zu Allah, die sagen, oh Allah, ersetz mir den, gib mir einen besseren Mann, gib mir eine bessere Frau. Warum? Warum nicht das, was du schon hast, besser machen? Warum machst du nicht die Dua? Ja Allah, mach meine Frau zu einer besseren Frau, lass sie besser werden. Ja Allah, mach meinen Mann zu einem besseren Mann. Du hast das schon, du musst dir nicht nochmal Mühe geben, das zu bekommen. Mach doch Dua, besonders im letzten Drittel der Nacht, wo die Bittgebete angenommen werden, subhanallah, dass Allah subhanallah deinen Ehepartner recht leitet, dass er ihn besser macht und nicht gleich zu Scheidungen und zu Problemen und zu Wechseln greifen. Das ist ein kleiner Ratschlag von mir und eine kleine Erinnerung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Ehen segnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch eure Ehen heilen und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch im Paradies zusammenführen, wie er euch hier im Dunya zusammengeführt hat. Barakallahu fikum. Lasst doch kurz ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.